Wäre es nicht großartig, im weitesten Sinne zu wissen, was der andere Mensch denkt? Ich überspanne gerade den Bogen, aber in diese Richtung geht es. Gemeint ist die Absicht. Wäre es also nicht großartig, die gegenwärtige Absicht eines Menschen zu bemerken? Gedankenlesen ist eine Sache. Oft erklärt sich dieses Phänomen durch eine wirklich genaue Beobachtung. Die Beobachtung stößt, ich beschreibe es mal so, in den Bereich der Metakommunikation vor. Damit ist nur gemeint, die kleinsten Eindrücke an der Körpersprache wahrzunehmen und zu kommunizieren. Denke ich zum Beispiel an eine gute Kaffeewerbung, geht es darum, einen wirklich kurzen Augenblick zu beschreiben. Im Alltag hält man nur den Kaffeebecher und riecht bestenfalls in dem warmen Kaffee. Die Werbung zu diesem Kaffee muss diesen Augenblick einfangen und komplett strecken. Man weicht hier auf die Metakommunikation aus. Was meine ich damit? Kleinste Eindrücke werden wie erwähnt beschrieben. Auch von der Stimmung bei einem Menschen, was dieser bemerkt. Der Duft, der Geschmack und die Atmosphäre im Ladengeschäft. Vielleicht wird sogar die Bedienung in die Marke des Kaffees eingebunden. Meine Idee ist es nur gerade, die Sinne etwas bewusster werden zu lassen. Das Thema ist immer noch die Absicht. Es geht darum, die Absicht eines Menschen erkennen zu können. Die Kommunik oder die Metakommunikation und die Werbung sollen nur die Sinne mit Koffein versorgen. Die Idee ist es also, die Sinnesaufmerksamkeit zu steigern. Ich hoffe, du erkennst meine Absicht gerade. Das sollte die Idee sein, möchte man die Absicht eines Menschen bemerken. Dazu gehört zu Beginn die genaue Beobachtung. Der Mensch wird genau beobachtet und auch die Körpersprache wird bis auf das kleinste Detail bemerkt. Es könnte vielleicht kompliziert erscheinen, aber das ist es bei weitem nicht. Man muss die Körpersprache nicht auswerten und zuordnen können. Es geht nur darum, kleinste Details an der Körpersprache zu bemerken. Es geht also darum, die Absicht herauszufinden. Die Sinnesaufmerksamkeit ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist das eigene Bewusstsein. Läuft man selbst wie ein Zombie durch den Alltag, kennt man nicht einmal die eigene Absicht. Um hier noch einmal die Kaffeewerbung aufzugreifen. Man würde den Kaffee trinken, wobei es auf den Konsum reduziert ist. Es zählt nicht das Erlebnis und schon gar nicht der Genuss. Erlebt man den Alltag wie ein Zombie, mangelt es an Bewusstsein. Somit gibt es auch nur Konsum. Neben der Sinnesaufmerksamkeit ist es also das eigene Bewusstsein. Bewusstsein bildet sich mit Informationen. Informationen wiederum führen zu Erkenntnissen und erweitern das Bewusstsein. In diesem Sinne wird Bewusstsein zu den eigenen Absichten benötigt. Mehr ist es nicht. Es ist nicht schwer zu wissen, welchen Absichten man selbst folgt. Dafür müssen nur die eigenen Entscheidungen hinterfragt und überprüft werden. Was will ich und wofür entscheide ich mich? Meine Entscheidung führt zu der Intention. Meine Intention ist die Absicht, etwas zu machen. Die Absicht ist also mit einem Zweck versehen, eine Handlung durchzuführen. Leidet ein Mensch unter Mangelbewusstsein, also metaphorisch ein Zombie, ist er sich über seine Handlungen nicht bewusst. Das Minimum an Bewusstsein sollte somit klar sein. Steigert man die Sinnesaufmerksamkeit, ist Punkt 1 erledigt. Mit Erkenntnissen kann man das Bewusstsein erweitern. Alles andere ist wirklich nur eine Frage der Übung. Mit etwas Übung erkennt man über die Körpersprache eines Menschen ganz automatisch seine Absicht. Wie funktioniert es? Es funktioniert so, dass man die eigenen Absichten mit den Absichten anderer Menschen vergleicht und diese verglichen werden. Jetzt könnte man sich fragen, wieso man die Absicht eines anderen Menschen wissen sollte. Nun, jeder Mensch hat eine Agenda. Jeder Mensch verfolgt bestimmte Ziele und Ideen. Ich für meinen Teil möchte mich nicht auf Menschen einlassen, deren Absichten mir nicht gut tun.